Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, soll zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Morgen wird's ernst. Frankreich im Halbfinale. Oh, kein Problem. Vor 2 Jahren haben wir ja so ein ganzes Finale gewonnen bei der WM. Ja, dann schaffen wir doch jetzt auch so ein halbes Finale. Lukas, also bitte, stell dich nicht dümmer, als du bist. Oh, ich weiß doch, Trainer. WM und EM sind verschiedene Sachen. Oh, ja, genau, Lukas. Ja, Kopfbälle hinterlassen halt doch scheinbar bleibende Schäden. Ach, heute Abend stellt sich raus, gegen wen wir im Finale spielen. Olli, wir schon mal gar nicht, ja? Du bist nicht mehr im Kader und kannst nicht mehr reden von wir, weil du jetzt so im ZDF 3-mal kluge Kommentare abgibst. Danke. Wofür? Für das Kompliment. 3-mal klug. Vor dir noch keiner erkannt. Treffend formuliert. Ich hab's immer gesagt, aber keiner hat's mir geglaubt. Ich mehr als 1-mal klug bin. Ja, Olli, genau. Wahrscheinlich. Ja, wir als Mannschaft haben in einem Spiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen mit vereinten Kräften gegen Italien gewonnen. Ja, vor allem dank Manuel Neuer. Soweit ich weiß, ist nur ein Torwart hier Weltmeister. Schnauze, Manuel, nicht übertreiben, ja? Was willst du mir damit sagen? Du willst mir doch wieder nur 2006 aufs Brot schmieren. Nein, keine Sorge, Olli, ja? Du bist auch ein ganz, ganz großer. Ja, das will ich auch hoffen. Komm her, ja? Wer ist Yogis großer Titan? Ja, der Kahn. Ja, ganz fein, mein Kleiner. Je suis Yogi.